1D. Ciao, Jasmin. Und weg ist sie. Die haben wir wohl nicht für Serien begeistern können, oder? Eher nicht. Dabei ist Dark wirklich toll. Ja, stimmt. Zeitreisen haben mich schon immer fasziniert. Ja, mich auch. Stell dir vor, du reist 20 Jahre zurück in die Zeit und begegnest deinem eigenen Vater als junger Mann. Krass, oder? Vor allem aber mag ich an Dark, dass die Perspektive ständig wechselt. Man erlebt die Geschichte aus immer anderen Blickwinkeln. Und Louis Hoffmann, der die Hauptrolle spielt, ist einfach großartig. Allerdings habe ich manchmal Schwierigkeiten, die Handlung zu verstehen. Es gibt einfach so viele Personen in verschiedenen Zeiten und alle sind irgendwie mit allen verwandt. Irgendwann verliere ich den Überblick und muss im Internet nachlesen, was eigentlich passiert ist. Und am Ende der zweiten Staffel stellt sich plötzlich heraus, dass die Tochter der einen Protagonisten eigentlich ihre Mutter ist. Verrückt, oder? Martin, ich habe mir die zweite Staffel noch nicht angeschaut. Oh, danke für den Spoiler. Oh, sorry. Das war aber auch so ein fieser Cliffhanger. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Schade, dass es die dritte Staffel noch nicht gibt. Sag mal, was ist eigentlich deine Lieblingsserie? Lass mich überlegen. Kennst du Four Blocks? Ja, das sagt mir was. Geht es da nicht um die Berliner Kriminalpolizei? Nein, es handelt von einem Gangster-Clan in Berlin. Und jetzt halt dich fest. Ich habe die beiden ersten Staffeln auf einmal gesehen, also insgesamt 13 Folgen am Stück. Überlebt habe ich nur mit Schokokeksen und Cola. Respekt. Was gefällt dir denn so an der Serie? Naja, die Geschichte spielt in der Gegenwart, in Neukölln. Da habe ich mal gewohnt, schon deswegen musste ich mir das anschauen. Es geht um einen Gangster, der von kriminellen Geschäften lebt und eigentlich aussteigen und ein normales Leben führen möchte, aber es gelingt ihm nicht. Die Rolle des Gangsters wird übrigens von Kida Ramadan gespielt und er spielt fantastisch. Ich mag an der Serie, dass sie von Menschen handelt, die versuchen, ihr Glück zu finden, auch wenn sie vieles falsch machen. Schade ist nur, dass die Figuren doch ein wenig unterkomplex dargestellt werden. Manchmal ist es ein bisschen klischeehaft. Ich hoffe nicht, dass jemand denkt, dass es in Neukölln nur Gangster gibt. Die Serie wurde aber im In- und Ausland von Kritikern gelobt und hat mehrere Preise gewonnen. Unter anderem für die beste Regie und den besten Schnitt. Kida Ramadan erhielt sogar den Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler. Cool. Wo läuft sie eigentlich? Ich habe sie auf Sky gesehen. Bald kommt übrigens die dritte Staffel raus. Wir könnten sie zusammen gucken. Aber natürlich nur, wenn du... Wenn ich vorher die beiden ersten Staffeln gucke, richtig? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, eine Serienpause einzulegen, aber dein Angebot klingt sehr verlockend. Sag mal, magst du Pizza Hawaii?